Lanz und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Versunken in meiner Kemenate, wie immer. Auf der Yogamatte? Auf der Yogamatte, ja. Völlig meditativ, entspannt. Entschuldigung, ich muss dich da kurz jetzt rausholen. Ich klinge heute auch ein bisschen feierlich. Ist dir klar, dass das heute unsere 50. Folge ist, die wir hier aufnehmen? Nee. Ja, das habe ich nicht gewusst. 50 Folgen Podcast. Und ich finde es irgendwie sehr schön. Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe dieser Tage gedacht, so was ist der Teil meiner Arbeit, der mir im Moment mit am meisten Spaß macht? Das sind wirklich, ist der Austausch mit dir tatsächlich. Ja, das ist wunderbar. Das freut mich. Also du weißt ja, es gibt viele Tage, an denen ich gar nicht rede. Ja? Also so wenig wie möglich. Ja? Ja. Vor allen Dingen dann, wenn ich intensiv an Büchern schreibe. Ja. Und dadurch gibt es viele Tage, wo ich mit niemandem so viel rede wie mit dir. Wenn das deine Lebensgefährtin hört. Ja, das stimmt. Also es gibt auch Tage, wo ich mit ihr mehr rede, aber es gibt auch das Gegenteil. Ja, herrlich. Und wirst du auch ständig gefragt, ob wir jetzt befreundet sind und ja, so, und wie denn der Precht so privat ist und so? Ja, ich werde immer von der Hand aufs Herz, ja, ja, genau, wie du denn so privat wärst. Wirklich, ja? Ja, und dann muss ich immer sagen, ich war noch nie bei dir zu Hause und du noch nie bei mir. Ja, wir waren noch nie in unserem Zuhause gegenseitig. So. Und was sagst du denn dann eigentlich? Naja, ich beschreibe, wie das ist. Also ich beschreibe, dass es viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Also gibt's so eine dass Olaf- wir uns in manchen Dingen mit halben Worten verstehen, dass wir in anderen Dingen bekanntermaßen unterschiedliche Ansichten haben, dass das natürlich super ist für den Podcast, dass man sich mit jedem Podcast ein Stückchen mehr kennenlernt. Ja. Und natürlich, dass das Verhältnis durch Sympathie getragen ist. Wenn das nicht so wäre, könnten wir das, was wir hier machen, ja auch gar nicht machen. Das stimmt. Aber du gibst so eine Olaf-Scholz-Antwort eigentlich. Naja, das gebe ich ja schon deswegen, weil wenn Unbekannte mich fragen, ich mich frage, warum sollten die das so genau wissen müssen? Ja, aber die Leute interessiert das, ne? Ich werde auch immer gefragt, wie du so bist und so, mhm, und ob ich dich näher kenne und ob wir befreundet sind, das wollen die Leute, mhm, wissen. Und ich weiß da nie so richtig eine Antwort, weil ich würde immer sagen, wir sind jetzt so in so einer Übergangsphase, ja? Also, ja, also die Voraussetzung für befreundet ist normalerweise ja, dass man von dem anderen irgendwie auch den Inner Circle kennt. Und das ist bei uns ja sozusagen der Punkt, zu dem es nie gekommen ist. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Und dann ist es ja auch so, jeder Mensch geht ja mit dem Begriff Freund anders um. Und ich reserviere den bislang auf ganz wenige Leute, die ich schon sehr lange kenne. Wie viele Freunde hast du, was würdest du sagen? Ja, ich würde sagen so 6 vielleicht. 6? Wo ich jetzt wirklich sagen würde, ohne mit der Wimper zu zucken, Freund ist der richtige Begriff. Mhm. Und da gehören dann aber auch schon mindestens 2 oder 3 zu, wo ich sage, die kenne ich seit 30 Jahren und länger. Mhm. Noch aus deiner Solinger Zeit, meinst du jetzt, oder? Tatsächlich ist einer dabei, den kenne ich aus meiner Solinger Zeit. Mhm. Was macht der? Ja, der hat Chemie studiert und wir haben in einer WG zusammengewohnt. Okay. Und ich muss sagen, das war mit Sicherheit die chaotischste und lustigste Zeit meines Lebens. Ja, weil? Ja, naja, also ich würde sagen, wir waren nicht so richtig reif, ja, so was die praktischen Dinge im Leben angeht. So ständig Angst, Telefon wird abgestellt oder so. Auch in dieser Wohnung praktisch funktioniert überhaupt gar nichts da. Ja. Aber wir haben unglaublich viel Spaß miteinander gehabt und in so einer prägenden Zeit, wenn man so Anfang, Mitte 20 ist und die Welt entdeckt und die Großstadt entdeckt und so weiter, also das ist etwas, was uns für unser ganzes Leben zusammengeschweißt hat und ich freue mich heute noch riesig, wenn ich ihn sehe. Wir sehen uns nicht so oft, weil er nicht in der Nähe wohnt, aber es ist immer wieder, das ist so warm, dass man, wie gesagt, man versteht sich nicht nur mit halben, manchmal mit Viertelworten, ja, oder macht genau eine ganz kleine Anspielung und bei dem anderen geht sofort ein ganzer Kosmos von Vorstellungen und Erinnerungen los. Ne? Und das ist natürlich das, was eine Freundschaft zusammenschmiedet, wenn man dann tatsächlich, und das kann man hier sagen, so durch dick und dünn gegangen ist. Klar. Und guckst du dann auch manchmal so ein bisschen wehmütig, melancholisch zurück? Nee, eigentlich wenig. Eigentlich wenig. Das liegt ja an meinem bekannten Problem, dass ich nicht merke, wie alt ich bin. Ich denke, es liegt ja noch gar nicht so weit zurück, so in meiner Vorstellung. Das hat irgendwie so eine starke Kontinuität. Und gerade wenn ich diesen Freund sehe, dann habe ich das Gefühl, wir sind wieder genauso albern wie damals und es ist eigentlich gar keine Zeit vergangen. Mhm. Ja, also dieses, ich glaube, das ist ein Trick der Biologie, ne? Ich glaube, wir gefühlt sind wir immer so 27 oder 28. Aber wenn du dann in den Spiegel guckst, merkst du schon, dass es ein bisschen später ist, ne? Mhm. Aber diese Melancholie, ja, so zurückzudenken an diese Zeit, und das hat man doch gerade, finde ich, wenn man alte Freunde trifft. Ich weiß, ich war mit meinem Cousin, bin ich mal mit dem Motorrad bis nach Griechenland gefahren. Da war ich irgendwie 16 oder 17 und meine Mutter hatte keine Ahnung davon. Die weiß bis heute nicht, dass ich heimlich mit dem Motorrad nach Griechenland gefahren bin. Da sind wir damals auch in Skopje sind wir liegen geblieben. Warst du mal in Skopje? Bin ich nur mal durchgefahren mit dem Zug, mit dem Hellas Express. Irre. Wir sind in Skopje liegen geblieben und dann hat uns ein orthodoxer Mönch hat uns dann rausgeholt. Wir haben dann bei dem im Kloster dort irgendwie übernachtet. Und das Motorrad war eine Moto Guzzi, ja, eine legendäre Moto Guzzi. So eine coole Maschine bist du gefahren? Nein, ich nicht. Nein, ich war mein Cousin, der ist ein bisschen älter und der hat mich einfach mitgenommen. Günther, liebe Grüße an der Stelle, ja. Und und dann war die Moto Guzzi halt, ich weiß, es gab so einen Berg, den sind wir hochgefahren in einer unfassbaren Gluthitze und plötzlich war das Ding im Eimer. Und dann standen wir da mitten in Griechenland. Ja. Ohne Moto Guzzi, ohne Kohle, ohne alles, ja. Und was habt ihr dann gemacht? Pass auf, das klingt ja wie der Anfang eines sehr guten Films. Wirklich, ja, genau. Es war mittags und wir fuhren auf diesen Berg hoch und es waren gefühlt 45 Grad und plötzlich stand die Moto Guzzi einfach nur noch da in der Ecke. Und dann kamen wir zu diesem Kloster und es kam dieser Mönch und der hat uns dann vermittelt an einen sehr dubiosen Mechaniker, ja. Und das war sehr lustig, weil der Mechaniker konnte kein Wort Englisch und wir eigentlich in Wahrheit auch nicht. Und deswegen war die Verständigung irgendwie sehr schwierig. Und um uns klarzumachen, dass er ein Ersatzteil brauchte, das aus Athen eingeflogen werden musste, machte er immer folgendes Geräusch. Und wir haben erst gar nicht verstanden. Und dann macht er so eine Handbewegung dazu. Und er wollte uns sagen, pass auf, da kommt ein Flugzeug. Ach ja, so. Und kommt mit dem neuen Luft Vergaser. Aus dem Reifen. Ja. Das war sehr lustig. Okay. Und es dauerte lange, bis wir mitgekriegt haben, was der wirklich meint. Und dann haben wir uns, weiß ich noch, das ist, glaube ich, 5 Tage lang einfach nur von Wassermelonen ernährt. Mhm. Weil es gab halt sonst nichts. Mhm. Und als dann endlich die Das Mutter macht Guzzi- doch was mit einem, oder? 5 Tage Wassermelone? Wir waren entschlackt. Fühlt man sich dann herrlich, ja genau, herrlich entschlackt? Ja, total. Oder so ein bisschen leer? Wir hatten Hunger. In Wassermelone ist nicht viel drin. Aber es war halt auch wirklich schön. Es war so frei, aber es war auch immer so diese Existenzangst. Ne? Wie geht's jetzt weiter? Wie teuer ist der neue Vergaser? Und wie teuer wird dieses Teil, das mit diesem Geräusch hinterlegt war? Das war mal die Frage. Und irgendwann kam dieses Teil. Und als wir das dann bezahlt hatten mit der letzten Kohle, waren wir so pleite, dass wir dann auch keinen Urlaub mehr machen konnten und sind dann in Igoumenitsa direkt auf die Fähre. Und ich weiß noch, die Frau am Schalter fragte, welche Kabine wir haben wollten. Und dann sagten wir, wie teuer sind die denn? Die kosteten eigentlich nichts. Und wir sagten, nichts ist aber auch noch immer zu teuer für uns. Und dann haben wir uns oben an Deck einfach hingelegt. Das war die allergünstigste Mitreisemöglichkeit. Und ich habe den Fehler gemacht, genau im Schatten dieses Schornsteins, dieses Schiffsschornsteins zu liegen. Und nachts flogen dann immer so kleine Kohlebröckchen, so vom Schweröl, flogen dann da aus dem Kamin raus, aus Rußpartikel, ja, und landeten genau auf uns und unseren Schlafsäcken. Und dann ging es immer um die Frage Nahrungsaufnahme. Und ich weiß noch, wir gingen runter in diese Schiffskantine, in dieses sogenannte Restaurant dieser Fähre. Es war so eine abgewrackte Fähre. Und da gab es Spaghetti mit Tomatensauce. Und das war zu teuer für uns. Und dann bin ich zu der Frau hin und habe mit ihr verhandelt, was Spaghetti ohne Tomatensauce kosten. Mhm. Wir haben dann wirklich Spaghetti ohne Tomatensauce gegessen, aber die noch ein bisschen Markus, günstiger fällt war. Markus, fällt dir nicht auf, dass man die intensivsten, lustigsten und zusammenschmiedendsten Erlebnisse immer in einer Zeit gemacht hat, als man zu wenig Geld hat? Ja, das ist absolut wahr. Das ist absolut wahr, ja. Ja, weil man sich mit Geld immer gegen solche Situationen mehr oder weniger absichern kann. Ja, eigentlich kommt dann so die Langeweile ins Leben, ne? Auf eine Art. Ja, also das ist ja halt, ne, man gewinnt die Sicherheit. Genau. Ne? Und das ist ja auch bei vielen Abenteuern so, dass sie im Nachhinein lustiger sind als in den Situationen, wo man da drin ist. Das sage ich auch immer. Sag immer, das ist die Art von Urlaub, die erst hinterher schön wird. Ne? Genau. das gilt manchmal auch für hochstrapaziöse, exotische Reisen und so weiter, an denen man sich dann nachher wie an so einem Kaminfeuer 20, 30 Jahre später noch erwärmt. Ja, und dann ist dieser Regenwald auf einmal unglaublich schön und alle Mücken sind in der Fantasie aus ihm verschwunden. Ja, und auch diese Schramme, die in der Feuchtigkeit nie wieder zugeheilt ist. Total. Ja? Die Strapazen da vom Aufstieg. Ich war lange auf den Philippinen da, im Bergregenwald und so weiter. Im Nachhinein ist das alles so dermaßen schön. Da ist so ein Zuckerguss über die Erinnerungen gekippt. Total. Aber ich weiß, in der Situation, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, das war nicht einfach nur schön. Nee, ich habe, weißt du, was mir gerade einfällt, weil du sagst Philippinen und Regenwald und so. Du weißt, wer ein richtig harter Reisender ist, ist Anton Hofreiter. Den wir beide ja sehr schätzen, weil er so unverstellt ist und so kantig und irgendwie so echt. Und Anton Hofreiter kann dir unfassbar interessante Geschichten erzählen, wie er, der ist Biologe und der war viele Monate allein im Dschungel in Peru, glaube ich, unterwegs und hat sich dann dort das Bein gebrochen, so habe ich das in Erinnerung. Und sah dann zu, wie dieses Bein immer dunkler, violetter und am Ende schwarz wurde und hat sich dann mit einem gebrochenen Bein tagelang durch den Dschungel geschleppt. Bretthart. Und der wäre sonst, der wäre draufgegangen. Der war allein im Dschungel unterwegs. Wahnsinn. Das, richtige harte Survival-Geschichte. Ganz hart. Okay. Und diese Urkraft, die in Anton Hofreiter drinsteckt, Ich sehe den jetzt wie in The Revenant. Da hätte man nicht Leonardo DiCaprio, sondern Anton Hofreiter nehmen müssen, dann wäre es authentischer geworden. Großartig, finde ich auch. Und ich sehe Anton Hofreiter sowieso seit unserem letzten Gespräch mit Anton Hofreiter mit völlig neuen Augen. Du sagtest, da war Podcast schon aus, hast du zu mir gesagt. Weißt du, Anton Hofreiter funktioniert nur mit diesen langen Haaren. Mhm. Weil wenn er die langen Haare nicht hätte, dann wäre er in der CSU. Ja, aber das stimmt. Das stimmt. Das ist großartig. Und das wirkt ja immer wie ein Widerspruch, wenn jemand mit einer Frisur wie Anton Hofreiter über Panzer und Haubitzen redet. Ne, das wirkt ja irgendwie, wie soll man das sagen, ein bisschen schräg auch. Ne? Ja, weil er sieht ja immer noch aus wie der Wehrdienstverweigerer schlechthin. Ja, der vermutlich. So, aber wenn er jetzt kurze Haare hätte, dann könnte er auch wie ein Panzerkommandant aussehen. Also dann wäre das eine ganz andere Nummer. Ja, so mit diesem bayerischen Akzent, ne? Genau. Ja, könnte man sich als Feldwebel vorstellen oder so. Also die Haare gehören da schon zu. Deswegen, egal wie dünn sie werden, da wird Resthaarverwaltung wird da betrieben und die werden weiter gepflegt und gehegt. Ich habe mit Anton Hofreiter damals auch drüber gesprochen, sagte, das ist doch gefährlich, leuchtender Pfad und so, ne? Im Dschungel da in Peru. Und er meinte, die trifft man da. Und sag ich, wie jetzt? Und er hätte er so einen Gangstertrupp da getroffen. Also die wollten ihn überfallen. Mhm. Und vielleicht auch umbringen. Mhm. Und dann ist er ganz nah an mich herangetreten und reißt dann die Augen so auf und sagt, aber da habe ich den klar gemacht, dass das mit mir nicht läuft. Okay, das ist ja wirklich eine Revenant-Geschichte. Und dann habe ich, zu ihm gesagt, erzähl mal, wie denn? Und da meinte er, dieser Anführer, der war da 1,60 groß, der Oberboss da, und fuchtelte da so mit dem Messer vor ihm rum. Und Anton Hofreiter sagte, da bin ich ganz nah an den dran und da ist ihm klar geworden, ich bringe ihn um. Und dann habe ich gesagt, aber hat er das verstanden, dass du ihn umbringen wolltest? Und dann guckt er mich an und sagt, das hat er ganz genau verstanden. Das war sensationell. Und mit dieser Kraft, wie viele Jaguare er in die Flucht geschlagen hat, mit wie viel Kaimane der gerungen hat. Persönlich erwürgt, Genau, Anacondas, persönlich erdrosselt. Genau, aber herrlich. Und das merkt man bei ihm. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt dieses Urwüchsige, diese Urkraft? Und das ist in Anton Hofreiter drin. Und deswegen irgendwie, ich habe eine Schwäche für Anton Hofreiter. Ich gebe es ganz offen zu. Weil ich so Leute mag, die einfach so unverstellt und echt sind und dann auch sagen, okay, ist mir wurscht, ob mich die Leute mögen oder nicht mögen und ob ich denen zu eckig und zu bayerisch und zu langhaarig bin, ist mir egal. Ich bleib. Gut, also ich würde immer sagen, es ist eine der Qualitäten, die ich am allermeisten bei Politikern schätze, ist, wenn ihnen relativ egal ist, was die Leute über sie denken. Mhm. Weil das natürlich von der Berufsbeschreibung her, von jemand, der wiedergewählt werden muss, eine ziemlich komplizierte Sache ist. Exakt, und braucht man Nerven für, wie Drahtseile zu und auch schon eine spezielle Ausstrahlung, damit das funktioniert. Genau, also die allermeisten können sich das nicht leisten. Die müssen dann tatsächlich, ja, wie Anton Hofreiter, ja, einen Gesichtsausdruck machen können, mit dem man eine Lokomotive aufhält. Ja, sonst wirklich, funktioniert das nicht. Also jemand wie Gauweiler hat das ja irgendwie auch hingekriegt und jemand wie Gysi vielleicht und so. Aber ja, es sind absolut, ja auch nicht viele, die das hinkriegen. Karl Lauterbach vielleicht. Ja, die bleiben sich selber treu und es ist egal, wie hart der Wind von vorne kommt. Und der Punkt ist ja, ich teile viele Positionen von Anton Hofreiter auch nicht. Ne? Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass jemand einfach konsistent bei dem bleibt, was er sagt. Und Ralf Stegner zum Beispiel, auch vielfach angefeindet, ist auch jemand, den ich genau das dafür schätze. Ja. Kannst du 1000 Mal in die Debatte gehen, der zieht sein Ding durch. Ja, und das hat Haltung. Ja, du hast mich ja gefragt, so nach der Anzahl der Menschen, die ich meine Freundin nenne. Mhm. Wie ist das bei dir? Du, ähnlich. Ich habe Handvoll, tatsächlich Handvoll. Mehr ist es wirklich nicht, vielleicht sogar noch weniger. Und das sind aber dann auch Leute, die ich ewig lange kenne. Und ich hatte neulich ein schönes Erlebnis, da kamen alte Freunde aus Südtirol, liebe Grüße, mit denen ich zur Schule gegangen bin und so weiter, aus meinem Dorf, die kamen dann plötzlich nach Hamburg. Ist so eine kleine Truppe von Jungs, die immer so Städtereisen machen. Finde total lustig. Die haben so einen Club und dann zahlen die da immer Geld ein. Und von diesem Geld verreisen die dann einmal im Jahr gemeinsam. Und ich fand das total witzig. Und dann, wenn sie dann abends essen gehen, wird auch das Essen aus der Kohle der Clubkasse so bezahlt. Ja. Das schweißt zusammen. Schweißt total zusammen, genau. Und es war irgendwie schön, das war so ein bisschen surreal, ja, die dann so in meiner Welt jetzt hier so in Hamburg so zu erleben. Und aber auch gleichzeitig so schön, wir reden dann so unseren Dialekt und das ist das, was ich so mag. Es ist dann alles, das sind alles wie früher. Ja, alles Südtiroler. Ja, aber findest du das nicht interessant, dass man im Regelfall seine tiefsten Freundschaften schließt, solange man noch ziemlich jung ist und das Leben nicht kennt? Mhm. Und je älter und erfahrener man wird, umso weniger Freunde kommen noch dazu. Aber was genau umgekehrt ist, jedenfalls war das bei mir so, ich habe in meiner Jugend quasi keine Bekanntschaften geschlossen. Mhm. Ja, also entweder war jemand Freund oder nicht. Und so klar, heute ist das ja so mit den vielen Menschen, die einem begegnen, ne, dass man eine unglaublich hohe Hürde errichtet hat. Ja, wer überhaupt eine Chance hat, Freund zu werden, wogegen man auf der anderen Seite unglaublich leicht sehr, sehr viele Bekannte bekommt. Also das hat sich genau umgedreht gegenüber früher. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass so der Anspruch daran, ne, jemanden Freund zu nennen, wenn jemand neu dazukommt, konkurrieren muss mit Menschen, die man 30 Jahre kennt, die man noch so von früher als Freunde hat, wo man sagt, diese Intensität, kann man die als Erwachsener überhaupt herstellen? Ja, weil es, ich glaube, da kommt dieser Begriff der Bedingungslosigkeit irgendwie dazu. Ne? Die wollen nichts von dir. Das sind einfach Leute, die waren immer da. Mit denen bist du aufgewachsen. Irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich an meinen alten Freund Meinhard zum Beispiel denke, ja, der ist 10 Tage älter als ich. Und wir sind früher im Schneetreiben, irgendwie morgens in der Dunkelheit sind wir da den Berg hochgelatscht, ja, allein durch den dunklen Wald, so kleine Steppkes, ja, mit 6, 7, 8 Jahren und so. Sowas schweißt dich natürlich zusammen, wenn du nie genau weißt, ob der böse Wolf dann vielleicht doch irgendwie um die Ecke kommt, ja. Und es waren schöne Momente, ja, es ist so. Aber diese Unbeschwertheit, das ist natürlich schon schön. Ich denke ja, so ein bisschen Unbeschwertheit habe ich auch heute noch. Aber ich hatte ja gerade erzählt, wie ich mit diesem Freund da zusammengezogen bin in Köln. Wir haben auf der Zülpicher Straße gewohnt. Und die Zülpicher Straße, die war damals... Kenn ich, in Klettenberg, ne? Zülpicher Straße. Ja, die geht von der Uni aus in die Stadt zum Zülpicher Platz. Ja, aber also wir haben in diesem vorderen Teil Richtung Innenstadt gewohnt, das ist also Studentenviertel durch und durch gewesen. Ja. Wurde dann in der Zeit, also wir reden jetzt über die späten 80er und 90er Jahre und so weiter, ein sehr starker Migrantenzuzug. War auch abends auf der Straße manchmal so ein bisschen unbehaglich und so weiter. Also das war schon speziell und wir waren in einem Haus und ich habe einen riesen Wert darauf gelegt, in diese Wohnung zu kommen. Da wohnte jemand, da gab es natürlich eine große Nachfrage, habe ich mich ein bisschen eingeschleimt bei ihm. Und er hatte starke psychische Probleme und danach sah auch die Wohnung aus. Mhm. Also man muss sagen, diese Wohnung war wirklich ein Rohdiamant, weil in dem Zustand, indem ich da reingegangen bin. Also mein Freund war gar nicht dabei, der wäre da nie eingezogen. Ja, der kannte die in diesem Moment nicht. Den habe ich dann später davon erzählt, dass ich da unbedingt hin wollte. Und da lagen so 7, 8 Teppiche übereinander. Krass. Ja, Schichten von Teppichen. Das heißt, also jeder, der eingezogen war, der hat den Teppich draufgelegt. Und dann hatten die die schönen alten Türen dieses alten Gründerzeithauses abgesägt unten, damit die Türen in die Teppiche gingen. Oh Gott. Ja. Ja. Und die Wände, da waren also mehr als 10 Schichten Tapeten und auf der untersten Schicht war das unten mit Ölfarbe bemalt und dann mit so einem wunderschönen Hellblau und so einem Cremeton. Das war natürlich alles komplett zerstört, aber ich habe dann in einem Zimmer diese Wände gelassen. Ja, weil ich diese alten Wände, das war so, als wenn man so, es gibt so eine Szene in dem Film Der Leopard von Visconti, da ist Alain Delon mit Claudia Cardinale, läuft er durch den Palast und die spielen Verstecken und kommen dann in einen riesigen Teil des Palastes, der nicht bewohnt wird und der eben, wo eben seit 100 Jahren quasi nichts passiert ist. Mhm. Und da sagt Claudia Cardinale, sag mal, wie viele Räume hat denn eigentlich dieser Palast? Und Alain Delon sagt, weiß ich nicht, aber das muss doch dein Onkel muss das doch wissen, ihm gehört ja. Er sagt ja, mein Onkel würde niemals einen Palast bewohnen, in dem er alle Zimmer kennt. Und ich hatte diese Szene vor Augen, weil ich habe den Film mit 20 gesehen und bin da mit 22 eingezogen, als ich diese Fresken quasi sah, ja, in dieser 60 Quadratmeter Wohnung. Hammer. Und dann habe ich als jemand, der mit Handwerk nie was zu tun gehabt hat, das alles beigebracht, Fußböden abgeschliffen und so weiter. Und das Ganze sah nachher aus wie eine Filmkulisse. Ja, irre. Ja, da denkst du, der letzte Tango in Paris oder so. Also so ein Charakter hatte das. Aber muss dazu sagen, wir hatten ein Badezimmer und eine Toilette, die war nicht in der Wohnung, sondern auf dem Flur. Gott sei Dank nur für uns alleine. Und da gab es kein Waschbecken. Und ich habe in dieser Wohnung 11 Jahre ohne Waschbecken gelebt. Das geht. Dafür war da eine uralte Badewanne mit Füßen drin. Ja. Und wenn man auf der Toilette saß, konnte man durch das kleine Fenster den Mond sehen. Das hatte eine Romantik, ja. Also ich, irgendwie die schönste Wohnung, die ich je bewohnt habe. Und jetzt kommt das Wichtigste zum Thema Freundschaft. Wir beide haben da gewohnt und in diesem ganzen Haus waren nur coole Typen. Bis auf uns. Ja. Also unter mir wohnte ein Architekt, ja, der sah 1:1 aus wie Jack Nicholson und benahm sich auch so. Der hatte also in der Anfangszeit einen Frauenverschleiß. Ja, wir fühlten uns wie die Schuljungs daneben. Ne? Also wir haben ja nur gehorcht quasi. Ja, was da ablief. Wenn der, ja. Weil der hatte ja auch sein Bad auf dem Flur. Und turnte dann mit dem einen oder anderen Mädel da über den Flur rüber. Ja, und alberte und trug die und warf die und wie auch immer. Also, das waren so Szenen, da konnte ich mir gar nicht vorstellen. Unten wohnte ein Kölscher Krat, ja, also ein Assi mit Glatze, ja. Und der da mit seiner Sinti-Frau zusammenlebte, ja, die bestimmt mal sehr hübsch gewesen war, aber die beiden machten sich das Leben zur Hölle. Wirklich unglaublich zur Hölle. Und der war auch, wenn er gesoffen hatte, und das hatte er jeden Tag, nicht ungefährlich. Mhm. Und über uns ein ganz cooler Taz-Journalist. Ja, also so 10 Jahre älter und auch so ein Wolf, der schon viel Schnee gesehen hatte, so ganz abgebrüht und cool. Ne? Also alle nahmen uns nicht ernst. Und ich meine, du kannst dir vorstellen, dass wir damals albern, wie wir waren, aus dem Lachen nicht mehr rauskamen. Mhm. Ja, wir waren eigentlich ständig überfordert. Aber diese Überforderung, die hat uns auch zusammengeschweißt. Ja, total. Das ist ja das, was ich meine auch mit dieser Freiheit. Ne? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, wenn man auch solche Geschichten hört, ja, also zähe, lange Verhandlungen über Spaghetti ohne Tomatensauce und so, ja. Das klingt jetzt im Nachhinein irgendwie lustig und ist anekdotisch, aber in der Situation war es natürlich überhaupt nicht lustig. Und ich, wenn ich so daran zurückdenke, so das Leben war schon echt ein harter Kampf. Und diese Existenzangst, die sich dann irgendwann so in so ein Großhirn reinfrisst, ja, und fräst. Die geht nicht so schnell wieder weg, ne? Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich weiß, dass das ein Gefühl ist, das viele, viele Menschen teilen. Selbst wenn dein Kopf dir irgendwann mal sagt, deine Ratio dir sagt, du pass auf, und vielleicht auch dein Banker dir sagt, du pass auf, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, die Miete kriegen wir irgendwie bezahlt und einmal am Tag warm Essen ist auch drin und so. Jetzt entspann dich mal. Das rational zu wissen ist die eine Sache, aber es wirklich zu fühlen ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja, man denke doch mal an die Kriegsgeneration, ja, die in ihren Eigenheimen saß und so weiter, erfolgreiche Karriere gemacht hatten und ganze Keller, ja, die immer noch voll waren mit Notversorgungen. Mhm. Ja, das war damals in der Sinne kein Klopapier, aber vielleicht 1 Million Einmachgläser und was alles so gelagert war, ne, von dieser Angst, dass der Mangel wiederkommen könnte, der sich fast bis in die Gene reingefressen hat. Mhm. Aber um bei unserem Freundschaftsthema zu bleiben, ne? Was ich auch feststelle, ist, dass heute Freundschaft in der jungen Generation einen höheren Wert hat als in unserer Familie auch. Nicht die einzelne Freundschaft. Ja, also ein guter Freund ist ein guter Freund. Aber dass man sagt, da gehe ich nicht hin, ich will nicht in die andere Stadt und so weiter, weil ich habe hier meine Freunde. Mhm, genau. Und das wäre für mich kein Kriterium gewesen. Und ich meine, exakt, ich hätte auch niemanden total gekannt in meinem ganzen, ja, Umfeld, der gesagt hätte, er hätte einen guten Job nicht angenommen, aus Angst, seine Freunde zu verlieren. Und zum Beispiel dieser Freund, von dem ich gerade gesprochen habe, wir wurden quasi dadurch auseinandergerissen, dass der in der Schweiz bei Hoffmann La Roche einen guten Posten gekriegt hat. So, und dann war Schluss mit der schönen Kölner Zeit. Mhm. Heute weiß ich nicht, ob man das nicht anders machen würde und dann sagen würde, ja, vielleicht wird ja bei Bayer demnächst was frei, dann kann ich ja hier bleiben oder so. Ne? Also ich glaube, heute würde sich das Denken stärker verändern und sagen, ah, der Wert von Freundschaft, der ist so hoch. Und dann musst du noch überlegen, heute kannst du ja mit Freunden jederzeit und überall kommunizieren. Mhm. Du legst trotzdem Wert darauf, sie zu sehen. Früher hat man seine Freunde nach 18 Uhr angerufen. Ja, das, bevor es Long Distance Call hieß, irgendwann in den 90er Jahren, das waren Ferngespräche, die waren teuer. Ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber tagsüber hat man meistens nicht telefoniert. Mhm, genau. Und man hat überhaupt ganz wenig telefoniert. Genau. Das heißt, man nannte Leute seine guten Freunde, mit denen man einmal im Monat telefoniert hat. Das ist ja auch völlig anders. Heute sind die allgegenwärtig. Man sieht die auch auf dem Smartphone, ne, wenn man miteinander telefoniert über FaceTime und so weiter. Also sie sind viel präsenter. Und trotzdem ist es so, dass man sagt, hier habe ich meine Peer Group, hier habe ich meine Leute, meine Buddies und so weiter. Ich gehe nicht einfach irgendwo hin, nur wegen einem Job. Ja, es war, weil du gerade telefonieren sagtest, ne, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Das war ja damals, es war eine ziemliche Sensation. Und es war teuer, wie du sagst. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, dass ich ja beim Militär in Neapel war. Und ich habe dort eine sehr lustige Geschichte erlebt. Da gab's du warst beim Militär in Neapel? Ja. Das muss ich irgendwann mal ausführlich erzählen. Ja. da gab's auf dem Kasernenhof, standen 3 Telefonzellen. Und abends war so der Moment, in dem man dann wie E.T. nach Hause telefonierte. Ja. Und vor 2 dieser Telefonzellen war nie irgendeiner und auch innen drin war keiner. Und vor einer war eine Mörderschlange. Und ich bin ja natürlich immer in die Leere rein, hab dann meine Jetoni hießen die Dinger, ja, die Jetoni reingeworfen und dong, dong, dong, dong, um nach Südtirol zu telefonieren. Und ruckzuck war die Kohle weg. Und dann habe ich irgendwann mal einen Freund von mir gefragt, Linus, ja, mit dem ich damals sehr befreundet war, sagt Linus, warum stehen ich hier immer? Was ist hier los? Und er sagte, ja, das erzähle ich dir irgendwann mal. Und irgendwann habe ich dann das Geheimnis dieser Telefonzelle erfahren. Es war eine Telefonzelle. Nee, pass auf. Es war eine Telefonzelle, da gingst du rein und dann passierte Folgendes. Du nimmst den Hörer von der Gabel, dann wähltest du 3-mal ganz schnell hintereinander in einer bestimmten Grundgeschwindigkeit die 1. 1 runter, wieder zurück, zack, 1, 1. 3-mal hintereinander die 1, ja. Und dann nimmst du den Hörer ab und in dem Moment, wo sozusagen das Besetzzeichen kommen sollte, ballerst du mit aller Wucht auf diese Gabel drauf. Ja, du hast den Hörer in der Hand, ja. du wählst diese 1 und in dem Moment, wo, weil 3-mal 1 keinen Sinn ergibt, dieses Besetzzeichen kommen sollte, in einer ganz bestimmten Nanosekunde haust du mit Wumms auf diese Gabel drauf. Ja, so bom, bom. So ging das runter und dann kam ein Freizeichen. Und dann konntest du telefonieren, unbegrenzt, wohin du wolltest, wie lang du wolltest. Okay. Das war spektakulär. Ich weiß und das nicht. Heißt, dann hast du dich stundenlang in dieser Telefonzelle angestellt, um die IT nach Hause zu telefonieren? Mit meiner Freundin zu telefonieren, genau so war es. Genau, herrlich. Und ich, das war irre. Da standen immer Massen von Menschen vor dieser Telefonzelle. Frag mich nicht, wie Neapolitaner sind ja so Lebenskünstler, ja, wie die das rausgekriegt haben. Aber das ja, ich frage Trick. Mich, wer hat das als erster erforscht? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute irgendein ein Angestellter von der staatlichen Telefongesellschaft, irgendein Techniker, irgendeinem von denen war das wahrscheinlich klar. Mhm. Und ich sage mal, Neapolitaner wären nicht Neapolitaner, wenn sie das nicht sofort erfahren hätten und es dann auch weitergeben. Weil wann immer die Chance besteht, dem Staat sozusagen ein Schnippchen zu schlagen, macht man es auch. Hast du denn in deiner Militärzeit Freunde gewonnen? Ja, Linus war zum Beispiel so einer, mit dem ich sehr, sehr befreundet war. Der hat mich dann auch so mitgenommen in so Quartiere in Neapel. Ja, da gibt es zum Teil dann keine Namen mehr bei den Straßen. Da war echt gefährlich, da reinzugehen. Es gab mal eine irre Geschichte. Es gibt in Neapel Straßen ohne Namen? Ja, damals war das so. Ja, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber Neapel. Aber da waren Häuser, Pflaster. Müssen noch Adressen gehabt haben. Ja, aber da. Dritte Straße links jeder, da im Dunkeln? Nee, ja, da wusste sie sehr ganz engen Gassen, da wusste jeder, wo er hin musste. Und da wurden im großen Stil. Ja, aber der Postbote, also der kannte die Familien, die da wohnten, ja, wahrscheinlich. Hallo. Falls Familien das richtige Wort ist. Der Herr Pforra, die Camorra, der Minister, wir wollen alle wie Geschwister, ja. Das ist so der alte Text von der EAV dazu. Ja. Die kannten sich alle. Und da wurden im großen Stil, wurden dort geschmuggelte Zigaretten, vorzugsweise Marlboro, gehandelt. Und das heißt, man kriegte dort Stangen von Zigaretten, also riesige Batterien voller Zigaretten, ja, Stangen Zigaretten, die dort so unter der Hand verkauft wurden für ganz kleines Geld am Staat vorbei. Und dann gab es einen Vorfall, das war irre. Die haben dann bei Touristen vorzugsweise, die sich da rein verirrt haben, haben sie dann nochmal die Spezialstange untergejubelt. Spezialstange war eine Stange Zigaretten mit vermeintlich, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Packungen Marlboro da drin. Aber tatsächlich war es so, die waren präpariert. Also vorne war eine Packung drin, hinten war eine Packung drin und dazwischen Sägemehl. Ähnliches spezifisches Gewicht, ja. Das merktest du nicht. Wenn du es gekauft hast und das Ding nicht sofort aufgemacht hast, bist du voll drauf reingefallen. Das heißt, du bezahlst eine volle Stange Marlboro und kriegst dann aber dafür Sägemehl. Da arbeitet der neapolitanische Chemiker, ja. Rauszukriegen, was das gleiche chemische Gewicht hat, wie 20 Packungen von Zigaretten. Genau, und da gab es einen Mann aus dem Trentino. Der ist genau auf die Nummer reingefallen. Der hat offenbar mehrere dieser Stangen gekauft, kam nach Hause, nach Trient und hat dort diese Zigaretten aufgemacht und festgestellt, dass Sägemehl drin. Und wurde dann so sauer, dass er sich in Zug gesetzt hat, nach Neapel zurückgefahren ist, hunderte Kilometer, hat den Typen gesucht und hat ihn an Ort und Stelle erschossen. Gottes Willen. Irre Geschichte. Und in diesen Gassen, diesen Schmugglergassen, hast du dich damals rumgetrieben? Ja, es war spannend. Deinem Militärfreund. Ja, genau. Und dann waren wir immer in so herrlichen, wir sind auf den Vesuv hoch. Aber du hast keine Neapolitanerin oder so kennengelernt, die dein Herz erwärmt hat, keine feurige. Also da gab es diese schönen Parkplätze, da gab es diese Autos, das gibt es, glaube ich, noch heute. Italiener haben ja so kleine Wohnungen, ne? Und da wohnen am Zweifelsfall die Mama auch noch und so. Ne? Ja, exakt, also, da immer flüchten. So, ja. Genau. Und dann standen da diese Autos, alle mit so abgeklebten Scheiben und so weiter. Und sehr beschlagenen Scheiben auch und so. Also da wurde sozusagen einer gewissen körperlichen Tätigkeit ist man da nachgegangen. Ich habe mal eine Statistik gelesen, als ich mein Buch über die Liebe geschrieben habe, dass das Land in Europa, das den wenigsten Verkehr vor der Ehe hat, Italien ist. Das halte ich jetzt für ein Gerücht mit Blick auf meine Vergangenheit. Ja, du hast da die Quote hochgetrieben. Na, ich nicht, ich. Ich habe das da beobachtet. Hallo, ich war da. Ja, aber das ist tatsächlich untätig. Durch so soziale Umstände erklärbar. Ne? Dass sie keine eigene Bude haben und so noch zu Hause wohnen und ein bisschen katholische Sexualmoral, die da noch aktiv ist und so weiter. Also gerade katholische Sexualmoral. Ja, vielleicht nicht in Neapel, aber vielleicht in anderen Ecken Italiens. Komm, wo ein Wille, da ein Gebüsch, würde ich mal sagen. Ja, okay. Ja. Also das sehe ich ein bisschen anders. Also vielleicht die Statistik ja auch nur so aus, dass die Italiener lügen, wenn sie gefragt werden. Ja, bitte dich. Ich meine, wenn du sowas, stell dir vor, du bist jetzt auf der Straße unterwegs und da kommt jetzt so ein Marktforscher um die Ecke und sagt, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich heimlich Sex? Was sagst du dann? Gibst du dann deine ehrliche Antwort? Oder und dann auch noch, jetzt bräuchte ich noch Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre Mutter rufe ich auch gleich an. Im Leben nicht. Ich würde gar keine Antwort geben. Ich würde mir jetzt nicht eine falsche ausdenken, sondern ich würde gar keine geben. Das meine ich doch. Also ich glaube, bei nichts wird so viel gelogen wie bei dem Thema. Und das ist doch auch gut so. Das muss doch auch ein Geheimnis haben. Ja. Okay, man kann also sozusagen an der Statistik erkennen, welche Nationen am stärksten übertreiben. Ja, möglicherweise. Das ist übrigens eine gute Aussage über Sexstatistik. Ne? Also wenn da die Größe von Geschlechtsorganen und Regelmäßigkeit und wie oft mit ihrer Frau in der Woche und so weiter, dann kann man dieser Statistik einzig und allein eines entnehmen. Ja? Welche Nationen das größte Bedürfnis haben anzugeben, ja, und welche nicht so ein großes haben. Ja. Und ich glaube, das ist alles, was man daraus lernt. Ich sehe immer, dass in diesen Statistiken Franzosen auftauchen, ganz vorne. Tatsache. Ja, also das lese ich immer wieder. Ja. Und ich glaube, das ist, man will seinem eigenen Image irgendwie entsprechen. Ich glaube, das glaube ich auch, weil der Franzose denkt, dass die anderen Franzosen, weil er ja auch an das Image glaubt, auch so hohe Zahlen haben. Ja? Und dass man sich dann daran beteiligen muss. Genau. Ja? Und dann schaukelt sich sowas wechselseitig hoch. Ja, genau. So, und so entstehen dann quasi Schwarmgrößen. Ja. Aber sag, glaubst du, Richard, dass, wenn du das nochmal vergleichst, ne? Also ich meine, diese Geschichten erleben doch junge Leute heute natürlich auch. Bin mir natürlich. Sicher. Ja, logischerweise. Ja, sicher doch. Aber was anders ist, ist, und hoffentlich erleben sie sie, aber was anders ist, ist tatsächlich dieses sehr, wie soll man sagen, dieser Pfad, dieser geplante Pfad rein so ins Berufsleben. Das nehme ich immer als, ehrlich gesagt, als wahnsinniges Defizit war. Also dieses lässige, so mal gucken, was aus uns so wird und vielleicht ja, auch gar nicht. Ja, aber gibt es nicht trotzdem, also ja, das ist so geplant, nee, aber die Eltern, Statistiken das ist so runter. Ja, ja. Nee, die beten die Statistiken runter und sagen, pass auf, wenn ich das studiere, dann werde ich mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit in so und so viel Zeit einen Job haben und werde in diesem Job im zweiten Jahr mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit so und so viel verdienen. Und das finde ich gruselig. Das ist die eine Seite. Das ist gruselig, aber es ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die ich vorhin genannt habe, ja, dass Kumpels, Freunde, Freundinnen, ja, eine Bedeutung haben, die riesengroß ist. Das heißt also, bei aller Karriereplanung nimmt man sich dafür aber eine Menge Zeit. Das stimmt. Ich meine, das entspricht jetzt nicht diesem Bild der Stromlinienförmigkeit oder so. Nee, ist nicht das größte Problem junger Leute, dass sie so viele einander widersprechende Dinge gleichzeitig bewerkstelligen müssen und das sozusagen für sich geordnet kriegen müssen? Das ist übrigens interessant, dieser Wert von Freundschaft und ja auch Familie letzten Endes, ne, der für diese jüngeren Generationen so wichtig ist. Es gibt einen englischen Soziologen, David Willetts, der sagt, das ist einer der Gründe, warum sie weniger verdienen. Weil sie nicht bereit sind, einfach sofort dem Job hinterherzuziehen, sondern sagen, Freundschaft ist mir wichtiger. Ich verliere meine Freunde, ich mache das nicht. Ich ziehe nicht mal eben in die Schweiz, weil es dort einen Bombenjob für mich gibt, weil dann verliere ich all diese sozialen Kontakte. Das ist sehr interessant. Ich habe das auch immer gemacht. Das ist absolut interessant, weil das natürlich eine Folge der Wohlstandsgesellschaft ist. Mhm. Na, also das konnten sich frühere Generationen nicht sagen. Ne, weil es ganz, ganz wichtig war, überhaupt einen Job zu kriegen. Genau. Und ich kenne die Kehrseite davon. Also mein Vater, ja, hat einen Job gekriegt in Solingen. Da bin ich ja deswegen geboren und aufgewachsen. Der kam aus Hannover. Und in Hannover bewegte der sich in einer hochillustren Szene. Ne, er hatte an der Werkkunstschule Design studiert. Ja, und seinen Freunden waren Schriftsteller und spannende Journalisten, die nachher also ihren Fußabdruck in der Geschichte der Bundesrepublik hinterlassen haben, Theaterregisseure, Filmemacher, ganz viele Künstler, Galeristen, solche Leute. Mhm. Dann kommt er nach Solingen. Solingen war im Vergleich dazu kulturell eher Steppe. Ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und das war für meinen Vater überhaupt keine artgerechte Umgebung. Das heißt, er hatte eigentlich kaum noch Freunde gefunden. Also über Jahre hinweg waren seine Arbeitskollegen eigentlich seine einzigen mehr oder weniger Freunde. Das ist ein Schritt, wo ich schon mit 20 gedacht habe, das hätte er niemals machen sollen. Da sagt er mir aber, jetzt versetz dich mal in die Welt Anfang der 60er Jahre. Du hast einen Beruf gelernt, den es nicht gibt. Kein Mensch weiß, was ein Designer ist. Ja, und da kannst du froh sein, wenn du überhaupt irgendwo einen Job kriegst. Und das ist eben heute in vielen Bereichen anders. In dem Moment, wo man es sich aussuchen kann, und wo man irgendwie auch spürt und weiß, wie wichtig der Wert von Freundschaft ist, verändern sich diese Prioritäten. Also ich wage mal die These, noch nie war Freundschaft so bedeutsam für eine Gesellschaft wie in den Wohlstandsgesellschaften heute. Und ist manches nicht auch nur die Illusion von Freundschaft? Also wenn du dann irgendwie mitkriegst, dass weiß ich nicht, Menschen mit wirklich ihren nur allerengsten 2000 Freunden dann irgendwie Geburtstag feiern. Ja, die gibt es natürlich auch. Die gibt es übrigens in der Medienlandschaft auch. Also fällt mir der ein oder andere, den ich hier nicht nennen will, ein, der wahrscheinlich 500 Leute seine Freunde nennt oder sie wie Freunde anspricht. Also sowas gibt es tatsächlich. Aber ich meine, darüber reden wir ja nicht. Ne? Wir reden jetzt wirklich über Leute, mit denen man eigentlich gerne, die man gerne jede Woche sieht und mit denen man einfach gerne zusammen ist. Und ich denke da an Oscar Wilde, ne? Der mal gesagt hat, Freundschaft ist weit tragischer als Liebe. Sie dauert länger. Ich überlege gerade so, gibt es vielleicht auch, weil es sozusagen diese sozialen Zwänge natürlich auch gibt, ja, also diese enorm hohen Mieten in Städten und so weiter und der Druck, der da so kommt, ne, der ist enorm. Gibt es vielleicht auch eine neue Notwendigkeit für Freundschaft? Aber hat sich das, ja, das, die These ist interessant, aber ich würde mal dazu sagen, als ich zum Beispiel nach Köln zog, ich hätte mir auch nicht alleine eine Wohnung leisten können. Also der Unterschied ist einfach, wer heute mit dem Studium beginnt, hat im Durchschnitt deutlich mehr Geld in der Tasche durch sein Elternhaus, als das in meiner Generation der Fall war. Und in gleicher Relation sind die Mieten gestiegen. Ich glaube, das hat sich einfach nur auf einem höheren Niveau eingependelt. Kann sein, ja. Also es war ja nicht früher so, dass, ja, also wenn ich mal guckte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und so, gab es ja viele, die in Studentenwohnheimen erstmal gelebt haben oder in WGs gelebt haben. Und das kommt jetzt alles eben wieder. Ne, das ist wieder genauso, alles auf einem höheren Niveau, ne, weil die WG kostet heute das Dreifache von damals. Also diese tolle Wohnung da, muss ich mal überlegen, ne, in der Zülpicher Straße, ne, diese runtergekommene Altbauwohnung, die kostete 550 Mark für 60 Quadratmeter 1989, Anfang der 90er Jahre. So, das ist wahrscheinlich von der Kaufkraft heute so viel wie vielleicht 600 oder 650 Euro. Mhm. Dafür würde man die heute nicht mehr kriegen. Im Leben nicht, im Leben nicht. Ich habe damals im Keupingheim in München am Karlsplatz Stachus gelebt. Das war irre, unterm Dach. In so einer noblen Lage gab es ein Keupingheim? Da gab es ein Keupingheim, genau. Das war interessant. Und das war natürlich, also das war hart. Aber ich bin dem bis heute dankbar, dass ich da unterkriechen konnte. Aber es war wirklich hart. Ich habe da mit einem österreichischen Raketenforscher zusammen gewohnt. Ehrlich? Ja. Der ist aber immer Taxi gefahren. Ich weiß nicht, welche Raketen... Weißt du, was aus dem geworden ist? Weiß ich leider nicht. Aber ich hatte einen anderen sehr, sehr lieben Freund, auch Österreicher, auch Wiener, Ralf. Ralf hatte so ein bisschen besser erwischt, so was so die finanzielle Grundausstattung angeht. Und er hatte eine nette kleine Wohnung mitten in Schwabing. Und mit dem habe ich dort wahnsinnig viel Zeit verbracht. Und dann sind wir auch manchmal nach Wien gefahren. Das war schön. Irgendwie waren wir in diesem legendären U4. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein ganz legendärer Wiener Club. Nee. Und es gibt die herrliche Szene. Da waren dann auch so die österreichischen Popstars und so weiter alle unterwegs. Und Ralf. Daher kennst du die EAV, ja? Ne, die EAV, die kenne ich rauf und runter. Die meistzitierte Band in unserem Podcast. Ist die EAV, ne? Ja, genau. Ja, das hat aber damit zu tun. Ich mag diese Subversive, das da so drin ist. Kennst du die Geschichte von Klaus Eberhartinger, dem Sänger der EAV? Nee. Hat mir erzählt. Das ist so ein blond gelockter mit so, ja, einer, so Mini-Pli-artig aussehenden. Ja, genau. Ja, genau. Und so sehr zappelig. Genau, ja. Genau. Und das sind echt ausgeschlafene Jungs immer gewesen. Und der hat eine Anzeige bekommen von Jörg Haider, weil er in einem Interview gesagt hat, Jörg Haider, das ist ein brauner Arsch. Ja, okay. Ja. Ja. Und daraufhin gab es eine Anzeige von Jörg Haider wegen Beleidigung. Und er wollte sich das nicht gefallen lassen, ein brauner Arsch genannt zu werden. Und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung und dann stellte sich Klaus Eberhartinger hin und hat dem Richter klargemacht, dass das jetzt gar nicht böse gemeint sei, sondern ihm sei aufgefallen, dass Jörg Haider immer so eine schöne Bräune hätte. Mhm. Und er sei davon ausgegangen, dass Jörg Haider regelmäßig in Solarium geht. Mhm. Und deswegen sei er davon ausgegangen, dass er auch einen braunen Arsch hätte. Ja, aber das Ganze unterstellt doch, dass Jörg Haider braun als Beleidigung und nicht Arsch als Beleidigung empfunden hat, oder? Ich hätte gedacht, er hätte sich nur über das Zweite aufgeregt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall endete es mit einem Freispruch für Klaus Eberhartinger. Der ist mit der Nummer durchgekommen. Okay. Und deswegen unter anderem mag ich die EAV, ja. Okay. Und Ralf, mein Freund Ralf, auch Wiener, die Wiener sind echt originelle Leute, der war dann im U4, das hat er immer erzählt, da gab es so eine große Herrentoilette, ja, da waren diese ganzen Urinale eins nach dem anderen, der ist ein großer Laden. Und es begab sich eines späten Abends, dass er dort stand, um sich zu erleichtern, und neben ihm steht plötzlich Falco. Mhm. Und pinkelt auch. Mhm. Und Ralf, so wie ich ihn auch kenne, ist die Geschichte, glaube ich, sofort, dreht sich so lässig zu ihm um und die beiden stehen da und pinkeln. Und Ralf sagt, Na, Herrn, sind Sie nicht der Berühmte? Und daraufhin sagt Falco, gib Ruhe, ich muss schiffen. Das ist eine großartige Geschichte. Die hat er ihm erzählt. Und ich, wenn du Wiener kennst, wenn du weißt, wie Wiener sind, weißt du, diese Geschichte stimmt. Mhm. Ja, gut, das waren so schöne Freundschaften. Aber Ralf habe ich irgendwann dann leider aus den Augen verloren. Vielleicht klappt es ja immer mal wieder. Da könnte man direkt wieder ansetzen, weißt du, bei dieser Falco-Geschichte. Das ist ja auch das Schöne, ne, an Freundschaften, dass man eigentlich, egal wie lange man sich nicht gesehen hat, du setzt eigentlich da wieder an, wo du vor 25 Jahren aufgehört hast. Ja, du hast das Gefühl, du hast gar nicht aufgehört. Ja, genau. Ja? Und genau. Neben diesem Reden und sich mit halben oder Viertelworten verstehen, kann sich Freundschaft auch dadurch auszeichnen, dass ich sagen würde, meine Freunde sind die Menschen, mit denen ich am liebsten zusammen schweige. Also, dass man auch große Wanderungen macht. Der Freund, über den ich gesprochen habe, Lutz, mit dem habe ich großartige Wanderungen gemacht in USA, in Nationalparks, Wanderungen in Südfrankreich, in der Verdun-Schlucht. Und da passiert immer dasselbe. Am Anfang redet man und redet und redet. Und irgendwann ergreift die Natur von einem Besitz. Genau, ja? So ist es. Und dann kann man stundenlang einträchtig nebeneinander herwandern, ohne das Bedürfnis zu haben, miteinander zu reden. Genau. Dass man dann irgendwann auf dem Berggipfel sitzt oder sowas. Und das dann zu erleben und das gemeinsam geschafft zu haben und dann einfach nur gemeinsam zu schweigen. Ja, das kann manchmal sogar noch verbindender sein, als miteinander zu reden. Das ist ein schöner Gedanke, deswegen sollten wir jetzt vielleicht aufhören zu reden, Richard. Wir hatten uns ein ganz anderes Thema vorgenommen, jetzt haben wir über Freundschaft gesprochen und ich fand's herrlich. Ja, ich denke, beim nächsten Mal sollten wir einfach mal die Kunst beherrschen, 50 Minuten miteinander zu schweigen. Stell dir mal vor, was für ein Albtraum, wenn das dann die erfolgreichste Folge wird. Absolut. Aber wir könnten dann was gegen das Klischee machen, dass wir beide irgendwo redselig wären. Es gab früher, bei Radio Hamburg hatte ich immer einen Chef, Thomas Walde, Dr. Thomas Walde, ein großartiger Journalist. Der hat in dem Zusammenhang immer gerne von Dampfplauderern gesprochen. Mhm, genau. Schöner, böser Begriff aus den 70ern. Ja, ne? Dampfplauderer ist in der Zeit, als es Schreckschrauben und Hupfdohlen gab. Da gab es auch Dampfplauderer, Ulknudeln. Ja, genau, das stimmt. Könnte mal ein Glossar der 70er Jahre Begriffe machen. Ja. Ulknudeln. Dampfplauderer, ich glaube, der Prototyp war Dieter Thomas Heck. Ja, klar. Mhm. Klar, der Schnellsprecher. Und dann gab es auch noch, wer war denn die Ulknudel? War doch immer Ingrid Steger, exakt, Ulknudel. Wahnsinn. Oh Gott, wir wollen nicht darüber nachdenken. Blödelbarde ist auch noch so ein schöner Karl Begriff Dall, aus den Karl 70ern. Karl ja, Dall, und Mike Karl Krüger. Dall. Wunderbar. Das ist ein Begriff, den man heute, finde ich, wieder gut gebrauchen kann. Also absolut. Ich finde, es ist eine elegante Beleidigung. Absolut. Und Toni und Felix Groß verdanken wir das Revival von Kokolores. Ja. So, wunderbar. Bratpfanne und Kokolores. Unvergessen. In diesem Sinne, Richard, ich danke dir sehr. Ich danke dir auch. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.